It's a cool band. You may where I mean to lie, feel dry till I feel. Oh. no scruples. They're corrupt and immoral. Und wie immer begrüße ich an dieser Stelle der Sunday Service. Eben gerade hörten wir eine Band aus Leeds, Adult Jazz nennen sie sich, also Jazz für Erwachsene. Jazz ist nicht wirklich das, was die Band auf ihrem Debütalbum Gist Is abliefert. Eher wirklich richtig anspruchsvollen, Friedman Post-Rock gesagt, Math-Rock, so die Richtung geht das Ganze, aber auch mit ganz viel Pop-Verständnis und einer Prise Soul mit dabei. Ihr Track Dun Tong war gerade eben zu hören. Ich habe Musik für euch heute von Mazes, die Band aus Manchester, inzwischen in London ansässig, veröffentlicht ihr drittes Album. Da gibt es Musik aus Berlin mit der Band Mutter. Ich habe Death From Above 1979 für euch dabei. Das neue Album von Blonde Redhead, neues von den Kooks und auch von Karen O., der Sängerin von den Yeah Yeah Yeahs, also ziemlich hoch Klassiges. Ob das wirklich Hochklassik ist, bleibt abzuwarten, aber zumindest von den Namen her lässt sich das zumindest schon mal recht gut hier vorlesen und für euch sicherlich auch später anhören. Weiter geht's mit Krautrock Made in Munich mit Camera. Thank you. Tja, im Prinzip Krautrock-Sounds hier mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit dabei. Das waren Camera oder vielleicht auch Kamera, wollen sie genannt werden, keine Ahnung. Die kommen, ich glaube, aus München, haben vor 2 Jahren mit Radiate damals ihr Debütalbum veröffentlicht und für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt ist ihr 2. Longplayer erschienen. Remember, I Was Carbon Dioxide heißt er. Schöner Titel, finde ich. Und Track gerade hieß Synchron von Camera. Schönster Krautrock für alle Freunde von Bands wie Ken oder Neu, die man hier sicherlich als Referenz nennen darf, sehr zu empfehlen. Niagara sind ein Duo aus Turin, aus Italien, bestehend aus David Tomat und Gabriel Ottino, die auch noch bei diversen anderen Projekten ihre Finger im Spiel haben. Ihr neuestes Album Don't Take It Personally haben sie allerdings in Berlin aufgenommen und hier ihr Track Lace. That kiss, my look, gorgeous you, splendid us, I lied, but you too, everything to enjoy. Smoking, bush dog, barbecue, youth eclipse, monsters, knife teeth, trapped in us, reject your life, make it up, type it up. Scars, boy. Das Klavier klingt doch ziemlich verstimmt und leiert auch ziemlich, aber das gehört so. Keine Platte, die irgendwie falsch gepresst wurde, sondern alles Absicht hier bei Niagara. Die haben in diesem Track hier Lays mehr Ideen drin und mehr Vielschichtigkeit als einige andere Bands auf ganzen Alben draufpacken können. Und der Track vom Album Don't Take It Personally. Die Band, wie gesagt, zwei Herren aus Italien, aus Turin, die aber im Studio von mindestens nochmal 5, 6, 7 Freunden unterstützt wurden, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch gar nicht so hinbekommen mit ihrer Vielschichtigkeit. Es gab übrigens mal eine Band aus Frankreich, die auch Niagara hieß, das war so 80er, Anfang 90er Jahre. Wundert mich, dass die noch keine Klage am Hals haben, das war dann so eine Major-Band mit eher so Synthie-Pop-Sound Richtung Eurythmics. Und da gibt es doch manchmal auch so kleine Probleme, wenn Namen doppelt auftauchen oder zu ähnlich sind. Kann man vor Klagen gar nicht genug geschützt sein. Der nächste Herr ist auch ganz ruhig und ganz vielschichtig, heißt Neil Holyoke, kommt aus Los Angeles, wohnt aber in seiner Wahlheimat in Toronto in Kanada und in Montreal wohnt er, genau, und hat aber auch schon 4 Alben aufgenommen. Ich habe ihn bisher noch nie wahrgenommen. Jetzt erscheint sein 5. Das heißt Rex Across the Sun und hier der Track Marigold. your shoals and flowers in the sun. Oh, marigold, you're not the only one. Das war Neil Holyoake mit seinem Track Marigold. Er klingt auf diesem Track und auch auf diesem ganzen Album eigentlich wie so eine US-kanadische Version von Neil Halstead. Der Engländer macht ja relativ ähnliche, ruhige Pop-Songs und ja auch seine Band Mojave 3 klingt da relativ ähnlich. Neil Holyoake sozusagen, das amerikanische Pendant dazu. Sein Album, sein fünftes, kommt gerade raus und heißt Rex Across the Sun. Aus Südengland kommen The Grits, eine neunköpfige Band, die ja im Fahrwasser des Soul und Funks Musik macht. Ihr Album Make a Sound erscheint diese Woche und hier kommt ihr Track Let Me Know. Let me know, I will be alright. Den Sunday Service und das gerade eben war Rap-Musik aus Los Angeles mit Bus Driver. Hinter Bus Driver verbirgt sich Regan Farquhar, Der hat schon im Alter von 9 Jahren angefangen zu rappen. Und ich glaube, so früh muss man noch anfangen, um so einen Hochgeschwindigkeitsrap dann irgendwann mal auf die Reihe zu kriegen. Sein neuestes Album heißt Perfect Hair, erschien auf Big Dada, wo ja immer ziemlich gute Rap- und Hip-Hop-Platten rauskommen. Und hier wird der Rap nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Ähnlich wie das, was man von den ganzen Antican-Acts kennt, ist hier nicht der Rap, sag ich mal, klassischerweise zu hören, sondern lugt schon über den Tellerrand hinaus mit ganz viel Indie-Einflüssen, teilweise auch ein bisschen Falsett-Rap dabei, wie am Anfang des Tracks gerade eben zu hören. Das Ganze echt gut gemacht. Er hat hier beim neuesten Album unter anderem Unterstützung bekommen an den Mikrofonen von Ace Brock, Danny Brown, Open Mike Eagle und auch Pegasus Warning war mit dabei. Und auch er hat ja schon bei zum Beispiel Leuten wie Modeselector oder auch bei Daedalus mitgemischt. Also ein Rapper, der auf jeden Fall seine Eisen im Feuer hat und die dort auf jeden Fall auch gut unterbringen kann. Weiterer Track von ihm, von seinem neuesten Album, hier nochmal Bus Driver mit King Cookie Faced For Her. I told her I step outside of myself for her. Driver, you got that. You're much better when you're high. Nap in the serpent's lair. You got that perfect hair from a German air. She thought I was better when I was less me. It's her. You know her. This is when she'll think I'm at my very best. This is when she'll rub up on my hairy chest. She'll think that I'm better than I really am. Like a really hamstring off the ceiling fan. Pun it sink, I'm partisan with a man different. Cuties think they find China when they chip dishes. The border agents think I'm shady when I'm cranky though. Exes think I'm dating hoes, I'm buying baby clothes. My lady got me gone off the cup of tea. And now them silly pawns, they don't govern me. Now, my lady got me gone off the cup. About a bus token. The rap game is permanently stuck open. Lime will spend most of my time insulting people. Libel claim that all of us are multilingual. Man, I can figure skates on black ice. Up on the interstate, I check knife. Lidl think that I can live for metric ton. But I think that I run into the setting sun. Look at the beat, a nigga for a nanosec. Yeah. Like I can do the right thing the wrong way. Like I can peel all the stressors from my long day. She loves me like she means it. She loves me like she means it. She loves me like she means it. Yeah, she loves me like she means it. Don't she? That's my girl. Thanks. My CD thinks I'm picky when I'm spot on. Like it credit for songs I'm not on. The beauty standards don't start at a hot blonde. There is no way I am not on. My decision making is compromise. I can paint the autumn skies, canvas wallet size. Hellfire Club is my go-to. You like me cause there's nothing that I won't do. King Cookie Face, can you tell it's me? Can you tell it's me? When I'm King Cookie Faced, can you tell it's me? Hellfire Club, can you tell it's me? King Cookie Faced, in Klammern For Her. Das war ein Track von Bus Driver vom neuesten Album. Das da heißt Perfect Hair. Toller Albumtitel, wie ich finde. Dürfte vor allen Dingen der Indie-Fraktion gefallen. Ich glaube, die richtigen Rap-Puristen können mit solcher Musik vielleicht gar nicht unbedingt so viel anfangen und finden das vielleicht gar nicht so toll. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch eher so der Indie-Nerd, wisst ihr sicherlich alle. Death From Above 1979 sind auch so eine Band, die ich nie so richtig auf dem Zettel hatte. Wahrscheinlich einfach, weil es nicht meine Musik ist. Das sind Sebastian Granger und noch dabei Jesse F. Keeler. Die beiden kommen aus Kanada und haben vor 10 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht. Das hieß damals You're a Woman, I'm a Machine. Da gab es mal kurz eine Auszeit. Dann gab es eigentlich erst den richtigen Hype um diese Band. Ich weiß gar nicht, warum und wieso. Aber dann haben sich wieder zusammengetan, haben getourt, haben sich wieder im Studio getroffen und jetzt kommt das nächste Album, das zweite also raus, 10 Jahre nach dem ersten, The Physical World heißt das und hör mal rein, hier kommt ihr Track Cheap Talk, Death From Above 1979. Death From Above 1979, wo auch dieser Name herkommt und was diese Jahreszahl dort zu suchen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich aber, dass ihr neuestes Album The Physical World gerade eben frisch draußen ist und die Band ist im Oktober auf Tour, spielt in kleinen Clubs, was mich ein bisschen wundert und zumindest der Termin in Hamburg, der ist schon ausverkauft, wie das in den anderen Locations in den anderen Städten ist, das habe ich nicht auf dem Schirm. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommen Coves, eine schöne, wie soll man sagen, sagen, Popband aus England mit ganz vielen Referenzen zu großartigen Bands, die ich jetzt gar nicht alle nennen will. Vielleicht könnt ihr selbst raushören, was für euch so am besten passt. Soft Friday heißt ihr aktuelles Album und hier kommen Coves mit Wake Up. Ihr seid alle noch wach. Wake Up, das war ein Track von Coves, einer Band, einem Duo aus England. Und deren Album Soft Friday war hier letzte Woche auch Album der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de. Aus der Peripherie Göteborgs kommt ein gewisser, na, wie heißt er noch gleich, Joachim Malborg. Da das aber ein komischer Name ist und er eher so Amerikaner Blues Folk macht, hat er sich einen ja, richtigen amerikanischen Künstlernamen zumindest zugelegt. Old Kerry McKee nennt er sich und er veröffentlicht demnächst eine EP, Letter to a Sick wird die heißen. Und da gibt es echt schöne Musik drauf, hier sein Track Homeless. Thank you. cold night I was wandering. My knees hurt bad, I fell to the ground. Worn out shoes felt equal to lead. As the rain pierced through my wounds, I left my home with tears and remorse. My shadow became my only friend. Years of rule and months of old, nights darker than the hatred I bear. I used to battle with knives and stones, loved and laughed at moles and blood. And in a prison cell for many years I remained, repenting for the blood. I try to cut me loose from this damned livid skin as I stare at the moon glistening in gold. Her light glazed over the sweetest shore. The hole within is hard to deny. Glimpses of hope shining through sometimes. Is it a shame if I drown in this cold lake tonight, or a shame if I make it breathing through the night? I used to battle with nights and storms, loved and laughed at moles and blood. And in a prison cell for many years I remained, repenting for the blood. The summer smiles, and it's bitter, bitter, my friend. Das war der alte Kerry McKee, Old Kerry McKee, mit seinem Track Homeless und auch die, ja, Eisenbahn konnte man ein bisschen noch gerade eben vorbeifahren, hören. Der Track von der EP Letter to a Sick. Und ich frage mich eigentlich, was die Amerikaner von solcher Musik halten, ob die das authentisch finden oder ob die das hören, dass es nur so ein europäischer Abklatsch ist. Keine Ahnung. The Witches sind eine Band aus England, die gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Annabelle Dreamreader heißt diese und das Ganze wurde produziert von Bill Ryder Jones. Wenn man den kennt, dann weiß man, dass er selbst eher sehr ruhige Musik macht und auch sehr ruhige Musik bisher produziert hat. Was verwundert, wenn man diese Platte hier hört, weil die klingt dann doch ziemlich krachig. Hier kommen The Witches mit ihrem Track Fragile Male for Sale. Take Fragile Male for Sale. Wer Interesse hat, diesen fragilen Herren zu kaufen, melde sich bei The Witches, der Track von ihrem Debütalbum Annabelle Dream Reader. Ziemlich komische Musik, vor allen Dingen hätte ich das nicht unbedingt aus England erwartet und vor allen Dingen auch nicht als Produzent Bill Ryder Jones in den Credits zu lesen. Das passt nicht richtig und das funktioniert auch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. The Heliocentric sind eine Band aus London, die sich gerne mal afrikanische Legenden einladen, um mit denen Musik zu machen. Das haben sie schon gemacht mit Mulatu Astatke und auch mit Lloyd Miller. Jetzt haben sie sich Orlando Julius geschnappt, einen nigerianischen Musiker, der schon seit den 60er Jahren musiziert, eine Afrobeat-Legende sozusagen, und haben jetzt eine Platte aufgenommen zusammen. J.E. die Afro heißt die, die Tracks darauf, alle schon einen Tick älter von älteren Alben, aber hier nochmal neu bearbeitet und neu aufgenommen natürlich. Wir hören den Track Arseni. Thank you. fun yo. A se ni ba ni danu, e ku ise se. Mo ni e ku ise o, e ku ise o.